Bühne. Die Theater sind in neuerer Zeit immer mehr Pflegstätten eines Judenkultus geworden, die seichten, frivolen und gemeinen Schauspiele und Operetten jüdischer Macher beherrschen die Spielpläne. Jüdische Direktoren und Regisseure leiten die meisten großen Bühnen, jüdische Agenten vermitteln die Anstellung der Künstler und Künstlerinnen. Dass Letztere sich, um überhaupt eine Aussicht auf Anstellung zu erlangen, den entehrendsten Zumutungen dieser Agenten unterwerfen müssen, dass ihre Laufbahn also in der Regel mit Schändung und Schande beginnt, ist aus verschiedenen Veröffentlichungen neuerer Zeit erschütternd bekannt geworden. Das jüdische Theateragentenwesen ist nur eine Spielart des ausschließlich jüdischen Mädchenhandels. Selbstverständlich bevorzugen jene ihre Leute und sichern ihnen alle guten Posten, die anderen wieder werden so erbärmlich bezahlt, dass den Künstlerinnen, um nicht zu verhungern, nur der Ausweg der Prostitution bleibt. Die öffentliche Presse in Judenhänden hilft mit, den Ruhm der jüdischen Mimen in alle Winde zu posaunen. So ist das jüdische Element in geradezu erdrückender Übermacht. Ererbte und anerzogene Eigenschaften befähigen den Juden in gewissem Grade zur Schauspielerei, jedoch auch nur für Mittelmäßigkeiten. Zur Erfassung eines ungewöhnlichen und tiefen Charakters oder zur Darstellung einer echten kriegerischen Heldenrolle fehlt ihnen die innere Verwandtschaft des Wesens. Sie können hier nur wiedergeben, was sie von arischen Schauspielern erlauschten, und sie tun dies oft mit Geschick, meist mit jener blendenden Übertreibung und Verzerrung, die einem wenig feinfühligen Publikum als außerordentliche Leistung erscheint, während echtes Kunstempfinden peinlich berührt wird. Der erste Vorstand der Freien Bühne in Berlin bestand aus Otto Brahm, Paul Jonas und S. Fischer, drei Juden. Goldstein gibt im Kunstwart 1912 zu: Ebenso bekannt ist das Vorherrschen des jüdischen Elements im Theater. Fast sämtliche Berliner Theaterdirektoren sind Juden, ein großer, vielleicht der größte Teil der Schauspieler desgleichen. Selbstverständlich bevorzugt die jüdische Bühne rassengenössische Bühnenerzeugnisse, Macher höchstens Virtuosen dritter und vierter Güte wie Blumenthal, Lindau, Lothar Spitzer, Lublina, importierte Talmi-Größen wie Heyermanns aus Holland, aus Dänemark Bang, Brandes, Nathansen, Peter Nansen, Rasmussen, aus Russland Shalom Asch, aus England Bernard Shaw, Galsworthy, Lennox, aus Italien Sam Benelli, aus Frankreich Henry Bernstein und so weiter. Sie alle ernten reiche Tantiemen und rauschenden Tagesruhm. Das Publikum wird durch diese Machwerke jüdischer Mimik verjudet, der deutsche Dichter hungert und verkümmert in der Dachkammer. Die Juden haben längst erkannt, welches ausgezeichnete Geschäft mit den Lichtspielen zu machen ist. Sie beherrschen diesen Erwerbszweig ebenso wie die anderen Schaubühnen. Der erste Kinokongress in Berlin wurde eröffnet durch den ersten Vorsitzenden Arthur Templiner. Generalsekretär Dr. Meseritzer sprach über Zweck und Ziel des Kongresses und der Aufstellung. Rechtsanwalt Dr. Treitel gab eine Übersicht über die Rechtsverhältnisse, denen die Lichtspielbühnen unterliegen. Und Dr. Goldschmidt beleuchtete die wirtschaftliche Seite dieses neuen Kulturbildes. Als Ehrengast erschien der Präsident des Hansabundes, Geheimrat Professor Dr. Jakob Rieser. Der Volkscharakter kommt in ruhigen Zeiten nicht in den unausgeprägten Massen zum Ausdruck, die der Heraussonderung der Persönlichkeit widerstreben, sondern in den verhältnismäßig wenigen, die sich aus den Massen emporgearbeitet haben. Der Gehalt ihrer Handlungen und Werke dringt je nach ihrer Erfassbarkeit in die nächsten Schichten, zum Teil schließlich in die Massen, insoweit sie dafür aufnahmefähig sind. So kommt auch in den großen Dichtern, die unmittelbar aus den Tiefen ihres Volkstums schöpfen, der Volkscharakter am klarsten zum Ausdruck. Die reife Dichtung unserer Großen bleibt nirgends bei dem äußeren Leben stehen. Überall zeigt sich der Drang, auf den Grund des Lebens zu kommen, die innersten und letzten Zusammenhänge zu erfahren, das Leben zu vergeistigen. Die deutsche Bühne sollte nur eine Weihebühne sein. Sie ist ein Lebensbedürfnis für die Geisteshungrigen, die ohne sie verkümmern oder abirren. Dass die deutsche Auffassung von der fäulniserregenden Wirkung der jetzigen Bühne selbst jüdischerseits anerkannt wird, zeigt eine Äußerung des Zionistenführers Bialik in einem Vortrage über die hebräische Literatur in der jüdischen Rundschau Nummer 90 1921. Er sprach von dem dramatischen Auftreten der Propheten. Sie haben wirklich die Bühne zu einer moralischen Anstalt gebracht. Das stellt sie himmelhoch über das Theater unserer Zeit, wo auf 10 unkünstlerische und unmoralische Bühnen kaum eine Stätte echter sittlicher Kunst kommt. Von der heutigen Bühne weht von dem Geist deutscher Dichter kaum noch ein Hauch. Übersättigte suchen einen Kitzel im Fauligen, im Haute-Gü. Für die geistige Nahrung gilt dasselbe. Naturwidrigkeit vermag gesundes Empfinden anzustecken. Perversität kann seuchenartig wirken. Die Großstadtbühnen dienen der Perversität. Wer pervers schreibt, denkt, dichtet, ist pervers. Wie gezeigt, versorgt das Judentum fast ausschließlich die Bühnen mit seinen Erzeugnissen. Ihr Wesen ist Hass und Verhöhnung aller hohen sittlichen Werte, Verherrlichung des gemeinen Perversen. Die Kritik der Bühne liegt in jüdischen Händen. Es gibt keine Kritik von jüdischer Seite, die grundsätzlich das Gemeine bekämpfte. Sie macht es vielmehr auch dem Lesepublikum mundgerecht. Diese Gesamterscheinung beweist, dass das Judentum in seinen führenden Geistern entweder widernatürlich veranlagt ist oder bewusst den Volk des Geistes fälscht, um es von innen heraus zu verderben. Es gibt Lustgreise. Das literarische Judentum zeigt die Merkmale des Lustgreisentums. Lustgreise gieren nach Verführung noch unverdorbener Menschen. In gleicher Weise und mit gleichem verwüstlichen Erfolge wirkt das Judentum von der Bühne. Presse und Kritik tragen das ansteckende Gift weiter. Isolierung ist nicht mehr möglich. So bleibt uns Deutschen zunächst nur übrig, der Ansteckung aus dem Wege zu gehen. Die Bühne, von Juden bedient, bleibe Juden ausschließlich als Erlustigungsstätte. Deutsche sollten sie grundsätzlich meiden. Die Gegenwirkung könnte von den noch judenfreien Provinzbühnen ausgehen. Hier haben die deutschen Theaterbesucher das Übergewicht. Entschiedene Ablehnung alles Judenkitsches würde einsichtige Direktoren von dem Druck befreien, den die Großstadtbühne und Presse ausübt. In den Orten ohne ständige Bühnen müssen Liebhabertheater durch sorgfältige Auswahl der Stücke dem Verlangen unseres theaterfrohen Volkes nach reiner Kost dienen. Weihefestspiele an Provinzhauptorten könnten Sinn und Verlangen nach dem hohen Beruf der Bühne wieder beleben. Unsere verkannten und verbannten Dichter kämen zu Ehren. Deshalb hier wie in allem, los von dem verpesteten Berlin. Einige der bekanntesten Namen aus der jüdischen Bühnenwelt sind Ludwig Bernay, Sarah Bernhardt, Bogomil Davison, August Elmenreich, Josef Kainz, geborener Kohn, Otto Lehfeld, Alexander Moissi, Ernst Possart, Elisa Rachel, Max Reinhardt, geborener Goldmann, Scharwenka, Adolf Sonnenthal, Agnes Sormann.